Abschied von Gulsari. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Djingis Aitmatov. Erster Teil. Der alte Mann fuhr auf einem alten Pferdewagen. Auch der falbe Passgänger Gulsari war alt, sehr alt. Und der Weg zum Plateau lang und mühsam. Im Winter wirbelte zwischen den kahlen grauen Hügeln der Schnee zuhauf. Und im Sommer lag über ihnen eine Höllenhitze. Für Tanabai war dieser Aufstieg immer eine Plage. Er mochte das langsame Fahren nicht, konnte es nicht ertragen. In seiner Jugend hat er oft zur Kreisverwaltung ins Tal fahren müssen und auf dem Rückweg dann den Berg jedes Mal im Galopp genommen. Mitleidlos ließ ich das Pferd unter der Peitsche gehen. Fuhr ich mit dem Ochsen gespannt und hatte Begleiter, sprang ich vom Wagen und lief zu Fuß. Ich stürmte bergan wie zu einem Angriff und machte erst auf dem Plateau Halt. Dort zog ich die Luft tief in die Lungen und wartete. Ich wartete, während mein Herz heftig schlug. Aber so war es besser, als wenn ich mich von den Ochsen hätte ziehen lassen. Chorro, der längst verstorbene Freund, hatte sich oft über seine Absonderlichkeit lustig gemacht. Weißt du, Tanabai, was hast du davon? Nichts. Hockst dort oben und wartest auf die anderen. Auch in der Weltrevolution wirst du allein nicht springen. Du musst warten, bis alle soweit sind. Doch das war lange her. Sehr lange. Heute hatte Tanabai überhaupt nicht gemerkt, wie er die Anhöhe hinter sich gebracht hatte. Er war alt geworden und fuhr jetzt weder schnell noch langsam. Er fuhr halt, so gut es ging. Jetzt war er stets allein unterwegs. Von der fröhlichen Schar, die ihn in den 30er Jahren auf diesem Weg begleitet hatte, war kaum einer übrig geblieben. Viele waren gefallen, andere gestorben. Der Rest wartete zu Hause das Ende seiner Tage ab. Die Jugend hingegen fuhr Auto. In solch armseligen Karren dahin zu kriechen, das mochte niemand mehr. Gulsari, das alt gewordene Pferd, lief wie betäubt. Vor seinen trüben Augen tanzten bunte Kreise und die Erde wankte. Der vor ihm liegende Weg verschwamm in rötlichem Nebel. Lange schon ging von seinem Herzen ein dumpfer, ziehender Schmerz aus. Das Atmen im Kummet, der um seinen Hals lastete, wurde immer schwerer. Gulsari war Passgänger von Geblüt und diese seltene, elegante Gangart hatte ihm viele gute und bittere Tage eingebracht. Früher wäre es niemandem eingefallen, ihn anzuspannen. Das wäre einer Schändung gleichgekommen. Aber wie man so sagt, in der Not trinkt ein Pferd auch mit Zaumzeug, wie ein Mann auch in Stiefeln die Furt durchwartet. All das lag weit zurück. Jetzt lief der erschöpfte Passgänger zum letzten Mal dem Ziel entgegen. Nie zuvor ging es so langsam voran. Und doch hatte er sich ihm noch nie so rasch genähert. Bis zum Ziel war es nur noch ein Schritt. Das Gefühl, weichen Boden unter den Hufen zu haben, ließ in dem erlöschenden Gedächtnis des Pferdes dunkel, längst vergangene Sommertage erstehen. Nasse Bergwiesen, die wunderbare Märchenwelt, wo die Sonne wiehernd über die Gipfel galoppierte und er, ein Fohlen noch, ihr nachgejagt war, über Wiesen und Flure, durch Bäche und Büsche, bis der Hengst ihn mit zornig angelegten Ohren eingeholt und zur Herde zurückgebracht hatte. Damals, in jenen längst vergangenen Tagen, war ihm die Mutter, die große, langmähnige Stute, eine warme Milchwolke gewesen. Er liebte die Augenblicke, wenn die Mutter sich plötzlich in eine zärtlich schnaubende Wolke verwandelte. Ihre Zitzen wurden straff, Die Milch schäumte auf den Lippen und sie floss so reichlich und war so süß, dass er sich vor Gier verschluckte. Er liebte es, den Kopf unter den Bauch seiner Mutter zu stecken. Die ganze Welt, die Sonne, die Erde, die Mutter lebten in so einem Schluck Milch. Doch das währte nur kurze Zeit, sehr kurze Zeit. Bald hörte die Sonne am Himmel auf, wiehernd über die Berge zu galoppieren. Sie ging streng im Osten auf und unbeirrt im Westen unter. Die große, langmähnige Stute war zur strengen Mutter und biss ihn schmerzhaft in den Rist, wenn er sie zu sehr belästigte. Die Milch reichte nicht mehr. Gras musste er fressen. Jenes Leben begann, das lange Jahre dauerte und dessen Ende nun nahte. Nie mehr war der Passgänger in jenen für immer vergangenen Sommer zurückgekehrt. Unter dem Sattel vieler Reiter war er viele Wege gezogen. Und erst jetzt, mit der wankenden Erde unter den Hufen, da alles vor seinen Augen flimmerte und verschwamm, tauchte jener Sommer vor ihm auf, der so lange nicht wiedergekehrt war. Die Berge, die nasse Wiese, die Herden und die große, langmähnige Stute, seine Mutter. Gulsari streckte sich, scharrte mit den Hufen, um dem Kummet und der Gabeldeichsel zu entrinnen, um in die vergangene, sich ihm plötzlich wieder auftuende Welt hineinzutraben. Aber sie entrückte immer wieder, und das war qualvoll. Die Mutter lockte ihn, wie in der Kindheit, mit leisem Wiehern. Die Herden zogen vorüber, wie in der Kindheit, doch ihm fehlte die Kraft, den Dunstflimmer des Schneesturms zu durchdringen, der immer stärker wurde. Heiß brach ihm der Schweiß aus den Poren und er zitterte vor Kälte. Still versank jene unerreichbare Welt. Berge, Wiese und Bach verschwanden. Die Herde jagte davon und in dunklen Umrissen tauchte der Schatten der Mutter, der großen, langmähnigen Stute vor ihm auf. Sie ließ ihn nicht im Stich. Sie rief ihn. Schluchzend wieherte er aus ganzer Kraft. Aber es war nichts zu hören. Und alles verschwand. Auch das Schneegestöber. Die Räder standen still. Der Passgänger war stehen geblieben und wankte. Die Augen taten ihm weh. In seinem Kopf hämmerte es dumpf. Bei dir stimmt's wohl nicht. Tanabai lockerte den Bauchgurt. Ich würde ihn doch nicht zu sehr getrieben haben. Löste den Kummetriemen und zäumte das Pferd ab. Heißer, klebriger Speichel war am Gebiss. Mit dem Ärmel wischte er dem Pferd Maul und Hals. Dann raffte er hastig den Rest Heu vom Wagen und warf ihn dem Tier vor. Aber das stand zitternd und rührte das Futter nicht an. Tanabai hielt ihm ein Büschel vor die Nase. Da. Da. Friss. Friss. Was hast du nur? Tanabai blickte ihm in die Augen. Sie waren tief eingesunken, halb verdeckt von den kahlen Lidfalten, und er konnte nichts darin erkennen. Sie waren leer und erloschen, wie die Fenster eines verlassenen Hauses. Betroffen sah sich Tanabai um. Zu dieser Jahreszeit war hier selten jemand unterwegs. Das alte Pferd und der alte Mann. Sie waren allein. Wäre ich nur nicht losgefahren. Jetzt liege ich hier auf offenem Feld und richte umsonst das Pferd zugrunde. Hätte ich erst morgen früh aufbrechen müssen. Völlig idiotisch war das. Aber ich hätte auf keinen Fall bleiben können. Man kann nicht so mit mir, dem eigenen Schwiegervater, reden. Was für einen Schwachsinn sie erzählt. Ich hätte nicht in die Partei einzutreten gebraucht, wenn ich sowieso nichts weiter als Schaf- und Pferdehirt werden wollte. Und dann mein Sohn schlägt die Augen nieder und schweigt. Und so einer will den Vorgesetzten spielen. Tanabai wurde heiß. Er öffnete den Hemdkragen und begann schwer atmend den Wagen zu umkreisen. Dabei vergaß er das Pferd, den Weg und die hereinbrechende Nacht. Er konnte sich nicht beruhigen. Im Hause des Sohnes hatte er an sich gehalten. Er hatte es unter seiner Würde gefunden, mit der Schwiegertochter zu streiten. Jetzt würde er ihr alles sagen, worüber er unterwegs nachgedacht hatte. Woher will sie wissen, was damals war? Nicht du hast mich in die Partei aufgenommen und nicht du hast mich ausgeschlossen. Jetzt ist es leicht, alles besser zu wissen. Jetzt sind alle so gescheit. Uns aber hat man ständig zur Verantwortung gezogen. Für Vater, Mutter, Freund und Feind, für den Hund des Nachbarn, für alles auf der Welt waren wir verantwortlich. Und dass sie mich aus der Partei ausgeschlossen haben, das, liebe Schwiegertochter, geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Gulzari stand unbeweglich, teilnahmslos und mit hängendem Kopf. Die Beine eng beieinander, starr wie eine Statue. Was ist mit dir? Schläfst du? Ist dir schlecht? Hastig befühlte er die Ohren des Passgängers und schob die Hand in die Mähne. Dort war es auch kalt und feucht. Am meisten ängstigte ihn, dass er die gewohnte Schwere der Mähne nicht spürte. Er ist alt geworden. Die Mähne ist gelichtet, leicht wie Flaum. Wir werden alle alt. Wir werden alle alt. Wir enden alle auf die gleiche Weise. Wir enden alle auf die gleiche Weise. Im vergangenen Herbst hatte Tanabai in der Verwaltung zu tun gehabt. Da sagte ihm der neue Agronom, im Stall stehe ein Pferd für ihn. Es sei schon alt, würde aber für seine Arbeit genügen. Was soll das? Wieder ein alter Klepper? Sehen Sie sich hier nur an. Ein Falbe ist's. Sie kennen ihn, sagt man. Sie seien ihn schon mal geritten. Tanabai ging zum Stall. Als er den Passgänger sah, zog sich ihm sein Herz zusammen. So sehen wir uns wieder. So sehen wir uns wieder, sagte er zu dem abgeklapperten Pferd. Er konnte es nicht ablehnen. Ist es tatsächlich Gulzari, Tanabai? Wie doch das Alter so ein Tier verändert. Wir sehen auch nicht besser aus, Chaidar. Hättest du mir nicht gesagt, dass es Gulzari ist, ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Alles hat seine Zeit. Vielleicht möchtest du auf ihm wieder Nachtausflüge machen. Auf diese Anspielung hätte er mit einem Witz antworten sollen. Aber er verkroch sich verwirrt auf dem Heuboden. So lange hatte er geglaubt, sie habe alles vergessen. Später sprachen sie nicht mehr über die Vergangenheit. Wozu auch? Den ganzen Herbst und Winter über hatte Tanabai Gulzari gepflegt. Und nun das. Na, was ist, Gulzari? Bleiben wir hier stehen? Warte, ich hab was. Chaidar hatte ihm für unterwegs einen Fladen gebacken und er hatte ihn vergessen. Er brach ihn in zwei Hälften und zerkleinerte eine davon im Schoß seines Mantels und brachte dem Pferd die Krümel. Schnaubend atmete Gulzari den Duft des Brotes ein. Aber er konnte nichts fressen. Da fütterte Tanabai ihn aus der Hand. Er schob ihm ein paar Stückchen ins Maul und das Pferd begann zu kauen. Friss. Friss. Friss. Tanabai fasste Mut. Vielleicht schaffen wir's. Immer langsam. Schritt für Schritt, bis wir zu Hause sind. Was meinst du? Dem Pferd troff der Speichel von den Lippen, rann Tanabai über die zitternden Hände und er freute sich, dass der Speichel wärmer wurde. Dann nahm er den Zügel und zog den Passgänger hinter sich her. Und nun komm, wir können nicht länger hier herumstehen. Los! Der Passgänger folgte ihm. Der Wagen knirschte und die Räder ratterten langsam über den Weg. So zogen sie weiter, der alte Mann und das alte Pferd. Sechs Jahre hatte der gefreite Tanabai Bakassow auf den Heerstraßen zugebracht, war an der West- und an der Ostfront gewesen. Und er war durchgekommen. Damals, auf der Heimfahrt nach dem Sieg, schien es, als finge das Leben erst an. Ihm war so wohl ums Herz. Auf den großen Bahnhöfen wurden die Soldaten mit Blasorchester empfangen. Zu Hause wartete seine Frau. Sein Sohn wurde 8 Jahre und kam in die Schule. Nach einem Jahr gebar ihm Chaidar eine Tochter, dann eine zweite. Tanabai fühlte sich wie neu geboren. Ihm war, als zählte alles, was bisher gewesen war, nicht mehr. Alles sollte vergessen sein. Nur der Zukunft galten die Gedanken. Sie schien klar und einfach. Kinder großziehen, den Haushalt einrichten, ein Haus bauen, leben. Nichts durfte dem im Weg stehen. Jetzt mit dem wirklichen Leben beginnen, dem Leben, auf das man die ganze Zeit gehofft hatte, für das im Krieg gestorben und gesiegt worden war. Aber es zeigte sich, dass Tanabai es zu eilig gehabt hatte, dass er zu ungeduldig gewesen war. Ich war vor 3 Tagen in den Bergen, Tanabai. Die Alten haben gefragt, sind alle Soldaten zurück? Alle, die noch leben, sind zurück, habe ich gesagt. Und wann wollen sie an die Arbeit gehen? Sie arbeiten schon. Auf dem Feld, auf dem Bau und sonst wo. Und wer hütet die Herden? Wollt ihr warten, bis wir tot sind? Das dauert so lange nicht mehr. Ich schäme mich, verstehst du das, Tanabai? Im Krieg haben wir die alten Leute als Pferdehirten in die Berge geschickt. Seitdem sind sie dort. Das ist aber nichts für sie. Das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Wir müssen dankbar sein, dass sie durchgehalten haben. Unsere ehemaligen Frontkämpfer rümpfen derweil die Nase, haben im Ausland was von Kultur gesehen, denen steht nicht mehr der Sinn nach Pferdehüten. Du lässt mich doch nicht im Stich, Tanabai. Wenn du in die Berge gehst, werden andere dir folgen. Was der alte Choro alles durchgemacht hat und ist trotzdem derselbe geblieben. Die Gutmütigkeit in Person. Ja. Gut, Choro, ich... Vielleicht ist das ja richtig so. Ich werde mit meiner Frau sprechen. Wir haben im Krieg so viel gesehen, dass wir alle gütiger sein sollten. Warte, Tanabai. Du bist doch nicht beleidigt. Wie gern würde ich mit dir zusammensitzen und reden wie früher. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn der Krieg vorbei ist, dann wird alles besser. Nur die Sorgen sind nicht kleiner geworden. Und die Menschen sind nicht mehr dieselben. Sie wollen besser leben. Sie waren nicht mehr dazu gekommen, zusammenzusitzen und sich auszusprechen. Die Herde ist nicht besonders, Torgoy. So wie sie ist, ist sie. Herde bleibt Herde. Ist schon in Ordnung, Torgoy. Einen habe ich. Den jungen Falbenhengst dort, der auf der rechten Seite weidet. Der wird's weit bringen. Was, der Kugelrunde? Ein Spätling. Der wird sich noch ausmachen. Was soll denn ihm denn besonders sein? Passgänger von Geburt. Und? So einen hat man selten. Früher wäre er unbezahlbar gewesen. Pass auf ihn auf. Bring ihn nicht zu früh ins Gespräch. Vertraue ihn niemandem an. Reite ihn im Frühjahr selber zu. Aber sei behutsam. Wenn er unter den Sattel geht, nicht zu sehr fordern. Fühlt er sich gehetzt, kommt er aus dem Passgang. Du kannst dich auf mich verlassen, Torgoy. Solltest du mal ausreiten, zeig ihn mir, falls ich noch lebe. Er heißt übrigens Gulsari. Gulsari? Ja, meine Enkelin war letzten Sommer hier. Sie hat ihn so getauft, war verliebt in ihn. Die ganze Nacht hatten wir geredet, der alte Torgoy und ich. Die ganze Nacht über gab er mir Anweisungen. Gulsari wusste nicht, wie viel wir über ihn sprachen und wozu das alles führen würde. Am nächsten Morgen begleitete ich die Familie ein kleines Stück des Weges. Ihre Jurte war nun frei für mich und meine Familie. Gulseri tollte in der Herde herum. Denn nichts hatte sich geändert. Dieselben Berge, dieselben Weiden und Bäche. Nur trieb sie jetzt anstelle des Alten ein neuer, jüngerer Herr im grauen Mantel und mit einer Soldatenmütze auf dem Kopf. Die Herde gewöhnte sich rasch an ihn. Dann kam der Winter. Und als endlich der tiefe Schnee schmolz, hatte Tanabai weder die Wolfsnächte noch die Futternot vergessen. Er dachte an die Kälte, wie er im Sattel erstarrt war und sich auf die Lippen gebissen hatte, um nicht vor Schmerz zu weinen. Erinnerte sich, wie er sich am Lagerfeuer endlich die steifen Hände und Füße hatte aufwärmen können. Er dachte an das Glatteis und dass er, nachdem die schwachen Pferde eingegangen waren, ohne aufzublicken, in der Verwaltung das Protokoll über den Tod der Tiere unterschrieben hatte. Jetzt sieh mich nicht so an, Choro. Ich bin kein Faschist. Ich hab die Pferde nicht umgebracht. Jetzt sag mir lieber, wo sind die Schutzhütten für die Herden? Wo ist das Futter, der Hafer, das Salz? Mensch, nur Wind hatten wir. Wer ist verantwortlich für diese Misswirtschaft? Schau doch, in was für Lumpen wir rumlaufen. Sieh dir unsere Jurten an. Wir haben nicht mal das tägliche Brot. Selbst an der Front war es besser. Ich habe die Pferde nicht umgebracht. Sieh mich nicht so an. Verzeih. Verzeih mir, Choro. Meine Gefühle gehen mit mir durch. Du musst mir verzeihen. Du musst mir verzeihen, hatte Choro ihm geantwortet. Und als der Vorsitzende die Lagerverwalterin gerufen und angeordnet hatte, gib ihm 5 Kilo Mehl, da wäre Tanabai vor Scham fast im Boden versunken. Dann war Mai geworden. Sonnenschein wechselte mit Regen. Das Gras wuchs unter den Hufen. Die Wiesen leuchteten im satten Grün, die Berge strahlten weiß. Damals begann für den Falbenpassgänger die schöne Jugendzeit. Aus dem flauschigen, stutzschwänzigen 1,5-Jährigen war ein stattlicher junger Hengst geworden. Sein Körper hatte die weichen Linien verloren und sein Kopf zeigte schon die Züge des echten Passgängers. Schmalheit, gebogene Nüstern, weit auseinanderliegende Augen und zusammengezogene, geschmeidige Lippen. Bislang hatte er nur eine Leidenschaft, die Leidenschaft zu rennen. Seine Altersgenossen mit sich reißend zog er wie ein gelber Komet vor ihnen her. Eine unerschöpfliche Kraft schien ihn ohne Rast und Ruhe die Berge hinauf und die Hänge hinab, am steinigen Ufer entlang, über gewundene Pfade durch Bäche und Hohlwege zu treiben. Und selbst in tiefer Nacht, wenn er unter den Sternen schlummerte, träumte ihm, wie die Erde unter seinen hell klingenden Hufen dahinflog, wie der Wind durch die Mähne pfiff. Er war frei. Gulseri mochte es, wenn der Herr Salzstückchen in lange Bretter tröge, die auf Plöcken standen, streute. Die Herde fiel über das Salz her, es schmeckte auch zu gut. Gulseri stand zwischen den anderen. Doch bei dem Salz erwischte es auch ihn. Der Herr und ein anderer Hirt, beide den Ukruk, das Pferdeseil in der Hand, umkreisten die Herde. Und plötzlich glitt die Schlinge über seinen Kopf und legte sich um seinen Hals. Sie ängstigte ihn nicht. Er leckte weiter Salz. Andere Pferde wurden wild und bäumten sich, wenn sie den Strick fühlten. Aber Gulseri regte sich nicht. Als er Durst bekam, wollte er zum Fluss. Da straffte sich die Schlinge und hielt ihn fest. Er prallte zurück, schnaubte, rollte die Augen und ging hoch. Die anderen stoben auseinander. Und Gulseri blieb allein mit den beiden Männern. Vorn stand der Herr, hinten der Gehilfe. Da packte den Passgänger die Angst. Er bäumte sich verzweifelt. Die Sonne zersprang in kleine, heiße Bälle. Die Berge, die Erde, die Menschen, alles stürzte. So sehr er sich auch wehrte, die Schlinge zog sich immer enger zusammen. Ruhig, Gulseri, ruhig. Ruhig. Hab keine Angst. Gulseri, ruhig. Hab keine Angst. hinter dem Herrn, das Fangseil fest in den Händen, näherte sich vorsichtig der Gehilfe. Schließlich berührte Tanabais ausgestreckte Hand den Passgänger und strich ihm zärtlich über den Kopf. Zaum! Ruhig, ruhig, Kulsarita, ruhig! Er bedeckte die Augen des Passgängers mit der Hand und warf ihm den Zaum über den Kopf. Jetzt musste ihm noch das Gebiss eingepasst und der Sattel aufgelegt werden. Als Gulsari den Zaum auf dem Kopf spürte, begann er zu schnauben und versuchte, sich loszureißen. Doch Tanabai bekam seine Oberlippe zu fassen. Die Bremse! Der Gehilfe legte rasch die Riemen um die Nase und drehte sie mit dem Holzpflock fest. Vor Schmerz setzte sich der Passgänger auf die Hinterhand. Er leistete keinen Widerstand mehr. Das kalte, eiserne Gebiss klirrte zwischen den Zähnen und saugte sich in den Maulwinkeln fest. Man warf ihm etwas auf den Rücken, zog es fest und ruckartig presste man ihm mit Riemen die Brust zusammen. Er schwankte hin und her, konnte nicht mehr frei atmen. Er hatte nicht gemerkt, wann sich der Herr auf ihn geschwungen hatte. Als er über die Schulter schielte und ihn auf seinem Rücken sah, bäumte er sich, wieherte wütend, schlug aus. Er nahm alle Kraft zusammen, versuchte ihn abzuwerfen, brach zur Seite aus, aber das Fangseil hielt ihn fest. So schnell er konnte, rannte er immer im Kreis, in der Hoffnung, irgendwo ein Loch zu finden. Doch der Kreis öffnete sich nicht. Der Herr ließ die Peitsche spüren und trieb ihn mit den Stiefelhacken an. So ging es lange, sehr lange. Alles drehte sich. Die Erde, die Jurten, die in der Ferne grasenden Pferde, die Berge, die Wolken, der Himmel. Dann wurde Gulsari müde und ging im Schritt. Ihn plagte großer Durst. Am Abend wurde er an einen Pfahl gebunden und blieb unterm Sattel. Die Zaumzügel waren fest um den Sattelbug gewickelt. Er musste den Kopf erhoben und gerade halten. Hinlegen konnte er sich nicht. So stand er die ganze Nacht, entmutigt nach all dem. Er hörte den Fluss plätschern. Und das machte den Durst unerträglich. Da vernahm Gulsari das Wiehern der kleinen braunen Stute mit der Blässe, die mit ihm aufgewachsen und von der er unzertrennlich gewesen war. Gulsari erkannte sofort ihre Stimme. Doch konnte er das zerschundene und geschwollene Maul nicht öffnen, um ihr zu antworten. Als sie ihn sah, kam sie in leichtem Trab heran. Ihre schöne Blässe, die von der Stirn bis zum Maul reichte, glänzte im Mondlicht. Sie war durch den Fluss gewatet und brachte den Duft frischen Wassers mit. Nun stand sie neben ihm. Sie beschnupperte ihn. Ihr Maul berührte ihn. Er spürte ihre weichen, warmen Lippen. Dann wieherte sie zärtlich und lockte ihn. Er aber war gefesselt. Da legte sie ihren Kopf auf seinen Hals und kraulte mit den Zähnen seine Mähne. Er konnte ihre Zärtlichkeit nicht erwidern. Ach, wenn sie ihn nur trinken könnte. Als sie forttrabte, sah er ihr nach, bis sich ihr Schatten im Morgennebel über dem Fluss verlor. Erbsengroße Tränen rollten ihm übers Maul und fielen leise zur Erde. Der Passgänger weinte zum ersten Mal in seinem Leben. Komm, Gulsari, gehen wir. Es wird dunkel. Sie schleppten sich anderthalb Stunden dahin, bis der Passgänger endgültig stehen blieb. Er konnte den Wagen nicht mehr ziehen. Was hast du nur, Gulsari? Das Pferd verstand ihn nicht. Er stand im Geschirr, schüttelte den Kopf und wankte von einer Seite zur anderen. Ja, ich hätte gleich drauf kommen können. Zu schwer das alles für dich. Weg mit Wagen und Geschirr. Wenn ich dich nur heil nach Hause bringe... Er warf den Pelz auf die Erde und spannte das Pferd hastig aus. Er führte es aus der Deichselgabel, zog ihm das Kummet über den Kopf und warf das Geschirr auf den Wagen. Ohne Kummet, ohne Geschirr, mit dem übergroßen Kopf, stand das Pferd wie wie ein Gespenst in der kalten abendlichen Steppe. Mein Gott, was ist aus dir geworden, Gulzari? Sehe dich Torgoy so, noch im Grabe würde er weinen. Er nahm den Passgänger beim Zügel und sie trotteten langsam weiter. Der alte Mann und das alte Pferd. Hinter ihnen lag verlassen der Wagen. Vor ihnen, im Westen, legte sich schwarz-violette Dunkelheit auf den Weg. Leise kam die Nacht über die Steppe, hüllte die Berge ein und verwischte den Horizont. So sind wir alle. Wir denken an die anderen, wenn es zu Ende geht, wenn sie krank werden oder sterben. Dann wird uns plötzlich klar, wen wir verlieren. Und Gulzari? Den hat Gulzari nicht schon alles getragen. Er wurde alt und alle vergaßen ihn. Jetzt kann er kaum noch die Beine heben. Vorsichtig nahm er den Zaum ab. Geh voraus. Geh so gut du kannst. Ich folge dir. Ich lass dich nicht im Stich. Nun geh schon. Jetzt trottete der Passgänger vorn weg und Tanabai hintendrein. Den Zaum über der Schulter. Einen Zaum ließ er nie zurück. Blieb Gulzari stehen, wartete Tanabai, bis er neue Kraft geschöpft hatte. Dann liefen sie weiter. Das alte Pferd und der alte Mann. In dem Jahr, als Gulzari zugeritten wurde, wählte man Tanabai in die Revisionskommission. Tanabai Bakassow, das Mitglied der Revisionskommission, versuchte in der Verwaltung vergeblich dahinter zu kommen, woran es lag, dass so gut wie kein Gehalt ausgezahlt werden konnte. Wann endlich können wir so leben, dass der Staat das Seine bekommt, ohne dass wir für fast nichts arbeiten müssen? Die Zeit verging. Der Krieg geriet schon in Vergessenheit. Sie aber lebten wie eh und je von den eigenen Gemüsegärten und was sie von den Feldern beiseite schaffen konnten. Dringend mussten sie Schaf- und Kuhställe und Futterbasen errichten, aber es gab kein Baumaterial. Und niemand konnte versprechen, es zu liefern. Bauen konnten nur diejenigen, die auf den Märkten Vieh und Kartoffeln verschoben. Sie hatten Geld. Sie fanden Baumaterial unter der Hand. So darf es nicht sein, Genossen. Hier stimmt was nicht. Entweder haben wir verlernt zu arbeiten oder ihr führt uns nicht richtig. Was darf nicht sein, Genosse Bakassow? Was soll hier nicht stimmen? Schau in die Aufstellung. Hier ist das Soll, da das Haben und hier der Saldo. Kein Gewinn, nur Verluste. Informier dich, bevor du sowas von dir gibst. Oder denkst du, du allein weißt, wie es zu laufen hat und wir anderen sind alle Idioten? Tanabai presste den Kopf in die Hände und fragte sich verzweifelt, was hier eigentlich vorging. Er sorgte sich um den Kolchos, die landwirtschaftliche Genossenschaft, und nicht nur, weil er dort arbeitete. Es gab noch andere Gründe. Ein paar Leute hatten mit Tanabai eine alte Rechnung offen. Sie verachteten ihn und gaben das mit ihren Blicken zu erkennen, als wollten sie sagen, »Na, da, schau. Fängst du wieder an, andere ans Messer zu liefern? Fängst du wieder an, jemanden aus der eigenen Familie? Hättest dich doch an der Front erwischt. Unter diesen Leuten waren nächste Angehörige. Nicht ohne Grund. Wegen Tanabai hatte sein Halbbruder Kulubai, ein alter Mann jetzt, 7 Jahre in Sibirien gesessen, vor dem Krieg. Dessen Söhne hassten Tanabai bis aufs Blut. Warum auch nicht? Die Tat verjährt, aber das erlittene Unrecht lebt in den Menschen fort. Hatte man so gegen Kulubai vorgehen müssen? Er war ein ordentlicher Landwirt, ein Mittelbauer. Es war für die Gemeinschaft. War es nötig? Kulubai stammte von der ersten, Tanabai von der zweiten Frau seines Vaters. Sie waren Halbbrüder. Unter den Kirgisen gelten sie als leibliche Brüder. Tanabai hatte also sein eigenes Blut angezeigt. Es war für die Gemeinschaft. War es nötig? Doch war es nötig. Erst nach dem Krieg kamen ihm Zweifel. Und mit den Zweifeln kam das alte Lied. Im Winter musste der Mist von den Höfen auf die Felder. Es fehlte an Fuhrwerken. Man brauchte Ulmenholz. Dazu Eisen für die Radreifen. Die alten Bewässerungsgräben mussten ausgebessert, neue gezogen werden. Und wo waren die Ablammställe? Auch auf der Milchfarm sah es nicht besser aus. Die Dächer waren durchgefault. Das Futter reichte nicht. Die Auszahlung von Gehältern wurde zurückgehalten. Mitunter konnte einem Angst und Bange werden. Trotzdem fassten sie Mut. Diskutierten auf Versammlungen und in der Leitung. Choro hatte den Vorsitz. Er ist stark. Ich bin nur für eine Pferdeherde verantwortlich. Choro für alles. An seiner Stelle wäre ich schon längst verrückt geworden oder hätte mich erhängt. Der Passgänger wusste nicht, was in Tanabai vor sich ging, wenn er mit wütendem Blick und hochgezogenen Brauen von einer Versammlung kam, sich hart in den Sattel schwang und grob an Zügel zerrte. Und obwohl Tanabai ihn nie schlug, in solchen Augenblicken hatte der Passgänger Angst vor seinem Herrn. Sieh nur, wie Gulsari die Ohren spitzt. Oh, grüß dich, Tanabai. Merkst du, wie er dich mag, Bibijan? In der Herde ist es jetzt nicht mit ihm auszuhalten. Lass ich ihn frei, dann beißt er sich mit den Hengsten wie ein Hund. Er liebt eben. Willst du damit sagen, andere liebten nicht? Tanabai sprach mit ihr, sich vom Sattel beugend. Und bald lächelte sie, bald wurde sie ernst. Und in ihren Augen war ein Schillern von Licht und Schatten, wie über den Steinen eines Gebirgsbachs in mondheller Nacht. Du bist nicht einer, der das darf. Und du? Ich bin Witwe. Soldatenwitwe. Und ich bin Mitglied der Revisionskommission. In dieser Funktion treffe ich dich und kläre dich auf. Vielleicht zu oft in letzter Zeit. Wir haben nicht denselben Weg, Tanabai. Mach's gut. Warte, Bibijan! Was? Belass es doch dabei, Tanabai. Ich hab schon so genug um die Ohren. Beim Weggehen sah sie sich um. Tanabai ritt mit verhängtem Zügel. Und Gulsari ging, wie es ihm passte. Gemächlich, im Zuckeltrab. Es war, als säße der Herr gar nicht im Sattel. Als wäre jeder für sich allein. Und von selbst kam das Lied. Leise, ohne deutliche Worte, sang Tanabai beim schwachen Hufschlag des Passgängers vom Leid längst vergangener Generationen. Bibijan. Oh, Bibijan. Bibijan. Gulsari liebte diese Stimmung des Herrn. Er liebte auch diese Frau. Er kannte ihre Figur, ihren Gang. Ein wilder Geruch von Gewürznelkenperlen ging von ihr aus, den seine feine Nase einfing. An der Brücke, die über die Schlucht führte, machten sie wieder Halt. Dem Passgänger knickten die Beine ein, er wollte sich hinlegen. Das konnte Tanabai nicht zulassen, denn lag er einmal, war er nicht mehr hochzukriegen. Auf! Auf! Auf! Auf! Schrie er und schlug dem Pferd mit dem Zaum über den Kopf. Doch gleich darauf bedauerte er es. Begreifst du denn nicht? Sterben willst du? Verlassen willst du mich? Nein, das kann ich dir nicht erlauben. Auf, auf! Er zog das Pferd an der Mähne. Stöhnend und mit großer Anstrengung drückte Gulsari die Beine durch. Obwohl es dunkel war, wagte Tanabai nicht, dem Pferd in die Augen zu sehen. Er streichelte und betastete es und hielt sein Ohr an die linke Brustseite. Lange stand er so gebückt, bis ihm der Rücken schmerzte. Dann richtete er sich auf, schüttelte den Kopf, seufzte und beschloss, hinter der Brücke vom Weg abzubiegen und den gefährlichen Pfad längs der Schlucht einzuschlagen. Der Pfad führte in die Berge. Auf ihm kam man schneller nach Hause. Da tauchte in der Ferne ein Auto auf. Es kam rasch näher. Seine Scheinwerfer tasteten den Weg mit einem langen, schwankenden Strahlenbündel ab. Wenigstens ein Auto, dachte er und war schon zufrieden, dass Menschen auftauchten. Die beiden Männer in der Kabine schauten verwundert auf den Alten mit dem mageren Klepper an seiner Seite. Der glich ohne Zaum und Sattel mehr einem riesigen Hundegespenst, das sich dem Alten an die Fersen geheftet hatte als einem Pferd. Was ist, Alter? Können wir helfen? Ist das dein Pferdewagen, der da an der Straße steht? Ja. Was ist passiert? Das Pferd kann nicht mehr. Das ist zu alt. Und wohin soll's nun gehen? In die Sarigorskoje-Schlucht. Nach Hause. In die Berge willst du? Mit dem da? Schmeiß ihn den Hunden vor oder stoß ihn doch in die Schlucht. Den Raben zum Fraß und die Sache hat sich. Wenn du willst, helfen wir dir. Haut ab! Wie du willst. Nun komm, los. Geh schon. Hinter der Brücke bog Tanabai vom Weg ab. Langsam bewegten sie sich auf dem Pfad voran, der sich in der Dunkelheit kaum sichtbar oberhalb der Schlucht hinschlängelte. Die Prophezeiung des alten Torgoy erfüllte sich. In jenem Frühling stieg der Stern des jungen Passgängers. Alle kannten ihn. Gulsari, der Passgänger Tanabais. Was Ruhm bedeutet, und welche Kraft ihm innewohnt, erfuhr der Passgänger bei seinem ersten großen Rennen. Es war am 1. Mai. Von überall waren die Menschen gekommen, selbst aus Kasachstan. Mach mir keine Schande, Gulsari. Wir können uns das nicht leisten, verstehst du? Schon am Morgen, als Tanabai ihn sattelte, spürte der Passgänger am Glanz der Augen und den zitternden Händen seines Herrn, dass etwas Außergewöhnliches bevorstand. Als Gulsari auf der Wiese die Menschenmenge und die vielen Pferde sah, stutzte er. Die Pferde prunkten im besten Geschirr. Die Steigbügel klirrten, die Trensen klimperten, hell klangen die Silberanhängsel der Brustriemen. Dann, auf ein Zeichen hin, ließ Tanabai die Zügel locker. Und der Passgänger trug ihn tänzelnd in die Mitte des Kreises. Ein Raunen ging durch die Reihe. Gulsari! Gulsari! Gulsari! Gulsari! Alle, die am großen Alamann-Baiga-Rennen teilnehmen wollten, traten vor. An die 50 Reiter waren's. Und jeder wollte gewinnen. Bei diesem ältesten, schwierigsten und beliebtesten Pferderennen über große Distanzen. Gulsaris Spannung wuchs. Er bebte vor Kraft. Endlich standen sie Kopf an Kopf in einer Reihe am Start. Der Wettkampfleiter ritt die Linie ab und hob das weiße Tuch. Stille. Als sich das weiße Tuch dann senkte, sprengten die Pferde los. Die Erde dröhnte, Staub wirbelte auf. Unter den Rufen der Reiter streckten sie sich in wildem Galopp. Nur Gulsari ging im Passgang. Darin lag seine Schwäche und seine Stärke. Tanabai gab Gulsaris Zügel nicht frei. Das machte ihn wütend. Sein Körper war in heißen Schweiß gebadet. Je mehr er schwitzte, desto leichter war ihm. Chu, Gulsari, chu! Chu, Gulsari, chu! Chu, Gulsari, chu! Hörte er endlich die Stimme des Herrn. Die Macht der Trense war gebrochen. Bald liefen nur noch zwei Pferde vor ihm. Ein Grauschimmel und ein Fuchs. Starke Rennpferde. Er schloss auf. Zu dritt jagten sie Kopf an Kopf dahin. Gulsari schien es, als liefen sie nicht mehr, sondern als seien sie zu Säulen erstarrt. Der Fuchs gab als erster nach. Sein irres Auge, die geblähten Nüstern blieben zurück und dann war er nicht mehr zu sehen. Der Grauschimmel quälte sich länger. Er warf den Kopf in hilfloser Wut. Dann blieb auch er zurück. Der Passgänger wurde plötzlich müde. Die große Entfernung machte sich bemerkbar. Die Kräfte ließen nach. Aber dort vorn wogte die Menge. Das Gebrüll wurde lauter und plötzlich hörte Gulseri klar und deutlich seinen Namen. Gulseri, Gulseri. Der Ruf verstärkte seine Kraft, riss ihn vorwärts. Unter endlosem Jubelgeschrei trabte Gulseri durch das Ziel und mäßigte den Gang. Ich danke dir, Gulseri. Du mein Guter. Mein Kluger. Vom Geschmack des Ruhms berauscht, beschrieb er tänzelnd ein Travers und fiel dann in eine Passage. Er spürte, dass er schön war. Schön, stark und berühmt. Unter den vielen Gesichtern war auch das jener Frau. Gulseri erkannte es sofort. Sie stand in der vordersten Reihe. Gulseri zog es zu ihr hin. Er wollte neben ihr stehen und der Herr sollte mit ihr sprechen. Sie würde ihm zärtlich durch die Mähne streicheln und seinen Hals tätscheln, mit ihren wunderbaren Händen, die so geschmeidig und feinfühlig waren wie die Lippen jener kleinen braunen Stute mit der Blässe. Aber Tanabai lenkte ihn zur anderen Seite. Der Passgänger drängte und strebte zu ihr hin. Was war mit seinem Herrn? Es war Nacht geworden. Tanabai ließ sich in der Dorfkneipe feiern, während der Passgänger mit den anderen Pferden angebunden im Hof stand. Noch nie war Gulseri so müde gewesen, ausgenommen am ersten Tag des Zureitens. Die Schultern schmerzten, er spürte die Läufe nicht mehr, die Hufe brannten und im Kopf hallte noch das Geschrei der Alamanbaiga. Immer noch glaubte er die Verfolger hinter sich. Ab und zu schreckte er auf, schnaubte und spitzte die Ohren. Wie gern hätte er sich jetzt im Gras gewälzt, sich geschüttelt und inmitten der Herde geweidet. Aber der Herr kam nicht heraus. Als er endlich auftauchte, leicht schwankend, ging ein scharfer, beißender Geruch von ihm aus. Das kam nur selten bei ihm vor. Ein Jahr später sollte der Passgänger es mit einem zu tun bekommen, der dauernd von einem solchen Geruch umgeben war. Hast dich etwas abgekühlt? Hm? Bist müde? Sieh mich nicht so an, ja. Ich hab getrunken. Aber auf dein Wohl. Ich kenne mein Maß, merkt ihr das? Auch an der Front kannte ich es. Also komm, sieh mich nicht so an. Jetzt reiten wir zur Herde und ruhen uns aus. Er zog die Sattelgurte fest, sprach noch ein paar Worte mit den anderen, die nach ihm aus der Kneipe gekommen waren. Dann saßen alle auf und sprengten davon. Plötzlich, mitten in der Furt, riss der Herr hart am Zügel und wendete. Gulseri schüttelte den Kopf und glaubte, der Herr habe sich geirrt. Sie mussten doch nicht zurück. Als Antwort versetzte Tanabai ihm eins mit der Peitsche. Gulseri mochte es nicht, wenn er geschlagen wurde. Gereizt kaute er an der Trense und gehorchte widerwillig. Wieder über die Wiese, wieder zum Dorf. Sie hielten vor einem Tor. Der Herr rutschte unruhig im Sattel hin und her und zerrte an der Trense, dass man nicht wusste, wo er hin wollte. Im Haus war es still und dunkel. Hallo? Hallo! Wer ist da? Ich bin's, Tanabai. Mach auf! Hörst du, ich bin's! Oh, was willst du? Entschuldige bitte, Bibi-Jan. Wir sind spät von der Feier fortgeritten. Ich bin müde, das Pferd ist am Ende. Es braucht Ruhe. Kalt ist es. Komm rein. Für den Passgänger war es ungewohnt, auf einem fremden Hof zu stehen. Der Vollmond übergoss die aufragenden nächtlichen Berggipfel mit milchblauem Licht. Feinhörig lauschte Gulseri auf die Geräusche der Nacht. Das Wasser des Arük murmelte und in der Ferne tuckerte ein Tricker. Von den Zweigen des benachbarten Apfelbaums regneten lautlos weiße Blütenblätter auf Kopf und Mähne. Der Passgänger trat von einem Huf auf den anderen und wartete geduldig auf seinen Herrn. Er wusste nicht, dass er hier noch oft würde stehen müssen, die Nacht hindurch bis zum Morgen. Dein Bart sticht. Na los, beeil dich, es wird hell. Bibi-chan. Komm, streichle ihn. Hätte ich fast vergessen. Sieh mal, er ist ganz bedeckt mit Apfelblüten. Tschu, Gulzari, tschu! Schüttel sie ab, schüttel den Geruch ab. Wach auf, Tanabai, wach auf. Träumst du noch? Los, aufwachen, ab nach Hause. Los, beweg deinen Körper. Auf, auf. Auf. Gulzari? Komm, los. Hört dein Herr. Ab nach Haus. Auf. Tschu, tschu. Schuh! Schuh! Es ging auf Mitternacht. Gulzari konnte nicht mehr weiter. Bis zur Schlucht hatte er sich geschleppt. Aber die Schlucht selbst, die schaffte er nicht mehr. Tanabai begriff, dass er von dem Pferd nichts mehr fordern konnte. Gulzari stöhnte wie ein Mensch. Und als er sich hinlegte, hinderte Tanabai ihn nicht mehr. Der Passgänger lag auf der Erde. Er fror und zitterte am ganzen Körper. Ich zog den Pelz aus und breitete ihn über den Rücken des Pferdes. Schlecht geht es dir. Sehr schlecht. Du frierst, Gulzari. Früher hast du nicht gefroren. In Gulzari erwachte der Trieb. Noch vertrug er sich leidlich mit dem Leithengst. Aber mit jedem Tag gerieten sie häufiger aneinander, wenn sie derselben Stute nachstiegen. Immer öfter reckte Gulzari den Hals, hob den Schweif und stellte sich vor der Herde zur Schau. Er wieherte verführerisch und biss den Stuten erregt in die Hüften. Die ließen es sich gefallen, schmiegten sich an ihn und machten den Leithengst eifersüchtig. Der Passgänger kam dabei meist schlecht weg, denn der Hengst war ein alter, erfahrener Raufbold. Aber lieber sich stellen und dann vor dem Leithengst die Flucht ergreifen, als die ganze Nacht auf dem Hof stehen und nach den Stuten schmachten. Vielleicht hätten diese nächtlichen Ritte noch ewig gedauert. Doch eines Nachts fuhr der Wind über den Hof. Der Passgänger hob den Kopf, blickte angespannt in die brodelnde Finsternis. Aus der Steppe nahte grollend etwas Schreckliches. Blitze durchschnitten die Wolken, Donner grollte und die Nacht krachte wie berstendes Holz. Ein starker Regen prasselte nieder. Der Passgänger zerrte am Zügel wie unter Peitschenhieben und wieherte verzweifelt, voller Sorge um seine Herde. In ihm erwachte der Instinkt, die Artgenossen vor Gefahr schützen zu müssen. Wie von Sinnen wütete er gegen Zaum und Trense, gegen die geflochtene Rosshaarleine, gegen alles, was ihn festhielt. Er warf sich hin und her, wühlte mit den Hufen die Erde auf und wieherte pausenlos in der Hoffnung, die Herde würde ihm antworten. Aber nur der Sturm pfiff und heulte. Ach Ach, wenn es ihm nur gelungen wäre, sich loszureißen. Der Herr stürzt im Unterhemd aus dem Haus. Hinter ihm die Frau, auch sie im Hemd. Halt! Halt! Brüllte Tanabai und versuchte, Gulsari loszubinden. Der aber reagierte nicht auf ihn. Wie ein reißendes Tier warf er sich auf seinen Herrn. Bind ihn los! Schnell, bind ihn los! Ja, ich mach das. Die Peitsche, gib mir die Peitsche! Hier, gib! Da! Ruhig! Ruhig! Ruhig! Ruhig! Halt! Halt! Halt! Halt! Halt! Halt! Ruhig! Ich schlag dich tot! Halt! Halt! Ich schlag dich tot! Brüllte Tanabai und schlug dem Pferd mit der Peitsche rasend aufs Maul. Er musste in den Sattel. Er musste zur Herde. Wie sah es dort aus? Wohin hatte der Orkan die Pferde getrieben? Noch saß er nicht im Sattel. Noch krallte er sich an der Mähne fest. Da sprengte Gulsari schon vom Hof. Er gehorchte nicht dem Zügel, nicht der Peitsche, nicht der Stimme. Er jagte durch die Sturmnacht, allein seinem Spürsinn folgend. Er trug einen machtlosen Herrn durch den aufgewühlten Fluss, durch wirres Gebüsch, über Gräben und durch Hohlwege. Er rannte und rannte. Niemals zuvor war Gulsari so galoppiert. Wie Flammen peitschte der Regen Gesicht und Körper. Und nur ein Gedanke hämmerte in seinem Kopf. Was ist mit der Herde? Was ist mit der Herde? Gott behüte, dass sie in der Niederung zur Bahnlinie gerannt sind. Hilf mir, Allah, hilf! Helft mir, Abax, ihr Waldgeister, wo seid ihr? Wo seid ihr? Fall nicht, Gulsari. Stürz nicht, trag mich in die Steppe zur Herde. Über der Steppe flammte weißes Wetterleuchten und machte die Nacht zum blendenden Tag. Dann war sie wieder in Finsternis gehüllt. Der Donner wütete, der Regen peitschte im Regen, hell und dunkel, dunkel und hell. Der Passgänger bäumte sich, riss das Maul auf und wieherte. Er rief, er suchte, er wartete auf Antwort. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Meldet euch. Donnernd antwortete der Himmel und wieder traben, wieder suchen, immer dem Sturm entgegen, hell und dunkel, dunkel. Hell und dunkel, dunkel und hell. Der Sturm legte sich gegen Morgen. Langsam verzogen sich die Wolken. Nur der Donner grollte noch im Osten. Pferdehirten suchten die Gegend nach versprengten Pferden ab. Chaidar suchte ihren Mann. Ich hab mich verirrt. Dass ich mich verirrt hätte, hatte ich meiner Chaidar gesagt. Sie schwieg darauf. Doch als der Bursche sich entfernte, um die Herde aus der Senke zu treiben, sagte Chaidar leise, du hast nicht mal Zeit gehabt, dich anzuziehen. Was sollte ich ihr antworten? Was hätte ich antworten sollen? Die Sonne schien und es wurde warm. Die Steppe dampfte und erholte sich. Es roch nach Regen und jungem Gras. Plötzlich warf er sich hin. Noch nie hatte Gulsari den Herrn so gesehen. Das Gesicht der Erde zugewandt und die Schultern vor Schluchzen bebend. Er weinte vor Scham und Schmerz. Ich weinte vor Scham und Schmerz. Ich hatte etwas zerstört und etwas verloren, was mir zum letzten Mal im Leben geschehen war. Wie ein unverhofftes Glück. Das Herz hämmerte dem Passgänger bis in den Kopf, ohrenbetäubend, stockend. Hinter den Bergen war der Mond emporgestiegen und hing im Nebel über der Welt. Lange tappte Tanabai umher und sammelte trockenes Unkraut. Er zerstach sich die Hände, bis er einen Arm voll zusammen hatte. Dann nahm er das Messer, stieg in die Schlucht und holte Reisig von den Tamariskensträuchern. Gulsari hatte immer Angst vor Feuer gehabt. Jetzt fürchtete er sich nicht mehr. Wärme und Rauch hüllten ihn ein. Ich saß schweigend auf dem Sack und blickte ins Feuer. Hin und wieder stand ich auf, rückte den Pelz auf dem Pferderücken zurecht und setzte mich dann wieder ans Feuer. Gulsari war warm geworden, er zitterte nicht mehr, aber seine Augen hatten einen gelben Ton und der Druck in der Brust nahm ihm den Atem. Erschöpft schlief ich ein. In meinem fiebrigen Traum jagte der Passgänger mit mir noch einmal in der Sturmnacht durch die Steppe, wieherte, bäumte sich und suchte die Herde. Weißes Wetterleuchten flammte auf und erlosch hell. Hell und dunkel, dunkel und hell. Der Winter war vergangen. Die abgemagerten Herden kamen aus den Bergen und zerstreuten sich über die Steppe. In jenem Frühling feierte Gulsari das Leben eines freien Herdenhengstes. Tanabai sattelte ihn nur selten. Er musste ihn schonen. Es nahte die Deckzeit. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wie geht es? Was machen die Pferde? Alles in Ordnung. Bitte, setzen Sie sich. Schenk uns Kumis ein. Ja. Jetzt ist die Viehwirtschaft das einzig Wahre. Es gibt im Sommer Milch und Fleisch. In der Feldwirtschaft gibt es gar nichts. Danke. Da ist es doch besser, sich an die Schaf- und Pferdeherden zu halten, nicht wahr? Jaida Baybiche? Ich hörte Ibrahim nicht zum ersten Mal so reden. Es wäre müßig gewesen, ihm zu sagen, dass ich nichts Vernünftiges darin sehe, wenn sich alle um die Arbeit mit den Schaf- und Pferdeherden drängen. Was würde aus den anderen werden? Und wie lange sollten die Leute noch umsonst arbeiten? Wie war es denn vor dem Krieg gewesen? Damals wurden jedem im Herbst 2 bis 3 Fuhren Getreide auf den Hof gefahren. Und jetzt? Mit leeren Säcken laufen wir umher und sehen zu, wo wir was ergattern können. Wohin sollte das führen? Mit Versammlungen und Ermahnungen ging es nicht weiter. Warum waren sie gekommen? Danach zu fragen schickte sich nicht. Schließlich, nach langem ziellosen Gerede, zog Ibrahim ein Schriftstück aus der Tasche. Es geht um Folgendes. Es geht um Folgendes. Hier, lesen Sie. An den Pferdehirten Bakassow. Anordnung. Der Passgänger Gulsari ist im Reitstall zur Verfügung zu stellen. Unterschrift Vorsitzender, 5. März 1950. Durch das unerwartete Schreiben aus der Fassung gebracht, saß ich lange ohne aufzublicken da. Mir wurde kalt ums Herz. Eigentlich verlangte die Anordnung nichts Ungewöhnliches. Ich züchtete ja Pferde, um sie anderen für die Arbeit oder zum Reiten zu überlassen. Viele waren das in den letzten Jahren. Aber Gulsari wegzugeben, das ging über meine Kraft. Nur die Ruhe bewahren, sagte ich mir. Wir müssen. Es wird Zeit für uns. Also gut. Dann sagen Sie dem Vorsitzenden, ich gebe Gulsari nicht her. Erstmal Zuchthengst. Er deckt die Stuten. Aber wir geben Ihnen 5 Hengste für ihn? Keine Stute wird ungedeckt bleiben. Aber Tanabai war Tanabai. Er hatte auch seinen Bruder nicht geschont. Ich brauche eure 5 Hengste nicht. Hat denn dein Vorsitzender kein anderes Pferd, auf dem er reiten kann? Aber ich bitte Sie, er ist der Vorsitzende. Der Vorsitzende stellt was dar beim Volk, sozusagen. Ah, und wird er sozusagen auf einem anderen Pferd nicht anerkannt? Stellt er nur auf Gulsari was dar? Sie waren doch als Soldat im Krieg. Sind Sie da etwa in der Limousine und Ihr General auf dem LKW gefahren? Doch wohl kaum. Dem General, was dem General, und dem Soldaten, was dem Soldaten gebührt. Oder? Hier geht's um etwas anderes. Was er damit meinte, sprach er nicht aus. Er hätte es auch nicht sagen können. Ich gebe ihn nicht her. Ich gebe ihn nicht her, nein. Und wenn's euch nicht passt, dann nehmt mich weg von der Herde. Ja, ich gehe zurück in die Schmiede. Den Hammer, den werdet ihr mir nicht aus den Händen nehmen. Wir achten und schätzen Sie. Doch Sie benehmen sich wie ein Kind. Das passt nicht zu Ihnen. Das passt nicht zu Ihnen. Ibrahim rutschte auf dem Stuhl hin und her. Er saß in der Klemme. Denn er selbst hatte die Sache eingerührt, hatte dem Vorsitzenden versprochen, ihm Gulseri herbeizuschaffen. Nun reden Sie ihm doch Vernunft zu, Jaidar Balbice. Ich bitte Sie. Warum bemühst du dich so? Was soll ich machen? Dienst ist Dienst. Ich bin nur ein kleiner Mann. Man hat mir den Befehl erteilt. Das Pferd ist doch nicht für mich. Was mich betrifft, mir genügt ein Esel. Gut. Soll das Dorf es wissen. Ich gehe zu Choro. Soll er entscheiden. Das ist Sabotage. Sie wollen den neuen Vorsitzenden nicht anerkennen, sondern wenden sich an den alten, um sich zu beschweren. Choro ist ein kranker Mann. Gib ihn heraus. Halt die Leute nicht auf. Das ist vernünftig. Ich danke Ihnen, Jaidar Balbice. Ibrahims Dankbarkeit kam nicht von ungefähr. Bald darauf avancierte er vom Leiter der Pferdefarm zum Stellvertreter des Vorsitzenden für Viehwirtschaft. Tanabai saß im Sattel, blickte nicht zu den Männern hinüber und sah doch alles. Er sah, wie Gulseri gefangen wurde und wie sie ihm das neue Halfter anlegten. Er sah, wie Gulseri sich sträubte, von der Herde wegzugehen und wie Ibrahim ihn mit der Peitsche schlug und mit dem Fangseil buglahm machte, mal von dieser, mal von der anderen Seite herangaloppierend. Er sah die Augen des Passgängers Gulseri, seinen bestürzten Blick. Warum führten ihn fremde Menschen von den Stuten und Fohlen und von seinem Herrn fort? Tanabai sah, wie der Dampf aus Gulseris aufgerissenem Maul stieg, wenn er wieherte. Er sah die Mähne, den Rücken, die Kruppe und die Striemen auf Rücken und Flanken. Er sah den kleinen Auswuchs an der rechten Vorderhand über der Fessel. Er sah den Gang, die Hufspuren, die Härchen des falben Haarkleids. Alles sah er, biss sich auf die Lippen und schrie lautlos. Als er aufblickte, waren die beiden mit Gulseri schon hinter der Anhöhe verschwunden. Er wollte hinterher. Halt! Untersteh dich! Warum hast du gesagt, gib ihn her? Beruhige dich! Ist Gulseri denn dein Pferd? Was gehört uns überhaupt? Nichts! Alles gehört der Genossenschaft. Du willst Rache nehmen! Für die Nächte damals! Du kannst auf der Stelle gehen, Tanabai. Zu ihr. Der Jüngeren, der Schöneren. Wenn mein Schweigen dir nicht genug ist. Nimm den Timikomus und spiel. Spiel die Musik der Nomaden. Das Lied von der Klage der Kamelstute. Viele Tage irrt die Kamelstute umher, sucht ihr Fohlen, ruft ihr Fohlen. Wo bist du, dunkeläugiges Füllen? Antworte. Die Milch läuft mir aus dem Euter, dem übervollen Euter, rinnt die Beine mir hinab. Wo bist du? Die Milch läuft mir aus dem Euter, dem Übervollen, die weiße Milch. Ich hörte zu und sah alles. Ihre von jahrelanger Arbeit in Hitze und Kälte rau gewordenen Hände. Ihr ergrautes Haar. Die Falten am Hals, um Mund und Augen. Die ferne Jugend tauchte vor mir auf. Das Mädchen mit über den Schultern herabfallenden Zöpfen. Ich selbst, jung, ganz jung. Und unsere einstigen Nächte. Zu dieser Stunde tobte Gulseri im Stall und ließ die Pfleger nicht schlafen. Er war zum ersten Mal im Stall, im Pferdegefängnis. Mehrmals wird er ausbrechen. Wird zur Herde zurückkehren, zu Stutenfohlen Milch. Mehrmals wird Tanabai darüber lachen und ihn streicheln und ihn ins Dorf zurückführen. Tränen werden Tanabai in die Augen treten, wenn er Gulsari eines Tages mit eisernen Fußschellen an den Vorderbeinen sieht. Wie er sich im Kreis dreht, sich bäumt, stöhnt, schreit. Er wird ihn von den Fußschellen befreien und die blutigen Fesseln salben. Nehmt ihn, schrie ich damals, übergebt die Fußschellen dem Vorsitzenden und sagt ihm, wenn er es noch einmal wagt, den Passgänger zu fesseln, schlage ich ihm mit diesen Schellen den Schädel ein. Die neue Wanderung begann. Wieder in die Berge, für den Sommer, den Herbst und den Winter bis zum Frühling. Von Lager zu Lager, immer mit den ganzen Sachen. Nicht umsonst heißt es bei den Kirgisen, wenn du glaubst, du wärst arm, dann zieh um. Man musste sich auf den Auftrieb vorbereiten. Zur Mühle gehen, auf den Markt, zum Schuster, ins Internat, zum Sohn. Doch Tanabai blieb in der Jurte. Mein Traum hat sich bewahrheitet, Jaidar. Was heißt das? Sie haben ihn kastriert, die Schweine. Gulsari? Ja. Ich wusste es, deshalb kommt er nicht mehr zur Herde. Ja und? Er ist nicht das erste und nicht das letzte Pferd, das man kastriert. So war es vorher, so wird es bleiben. Das weiß man doch. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Unser neuer Vorsitzender, das ist ein boshafter, schlechter Mensch. Das spüre ich. Tanabai, Sie haben deinen Passgänger kastriert. Deswegen ist der Vorsitzende noch lange kein schlechter Mensch. Doch! Sei nicht kindisch. Ich werde alt. Das ganze Jahr über bin ich bei der Herde, bekomme nichts mehr mit. Hört man die da oben reden, ist alles in bester Ordnung. Doch sieht man sich um? Bei Allah, ich hoffe, ich irre mich. Aber ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Mit welchen Hoffnungen haben wir den Kolchos begonnen? Was hatten wir für Träume? Und wie haben wir dafür gekämpft? Alles wurde auf den Prüfstand gestellt. Am Anfang lebten wir nicht schlecht. Noch besser hätten wir gelebt, wenn dieser verfluchte Krieg nicht gekommen wäre. Aber heute, was damals auf einer Versammlung beschlossen wurde, war Gesetz. Heute spricht man in Blasen. Niemand fühlt sich noch zu irgendwas verpflichtet. Die Genossenschaft leiten Verwalter von außerhalb, als wenn die besser wüssten, was getan werden muss. Mal wird so, mal anders gewirtschaftet. Und nichts taugt irgendwas. Niemand fragt mir, was die Menschen bewegt, welche Sorgen sie haben. Früher standen die Türen der Vorgesetzten für jeden weit offen. Jetzt kommen sie aus der Zentrale angerauscht, schimpfen mit ihren Unterstellten, während sie für die anderen gar nicht mehr zu sprechen sind. Nein, nein, so ist es nicht. Ich irre mich. Wer bin ich denn? Ein Pferdehirt? Nacht. Tiefe Nacht. Der alte Mann und das alte Pferd. Am Rand der Schlucht brennt das Lagerfeuer. Die Flammen fallen und steigen im Wind. Auf der hart gefrorenen Erde liegt zitternd der Passgänger, bleierne Schwere im Nacken. Wie würde er dahin fliegen, aus voller Brust atmen, aus vollem Hals wiehern? Bald kämen die Steppe und die Stuten, die Fohlen und der Wermut. Aber Fußschellen halten ihn fest, wie ein Häftling. Droben im Wind leuchtet der Mond. Er steigt und fällt bei jedem Sprung wie ein Stein. Hell und dunkel, dunkel und hell. Die Augen schmerzen. Am Rand der Schlucht brennt das Lagerfeuer. Auf der hart gefrorenen Erde liegt zitternd der Passgänger. wieder zogen Rinder, Pferde und Schafe in großen Herden zum Flusstal hinauf, gefolgt von den Karawanen der Lasttiere. Tanabai trieb die Herde über die große Wiese, durch die Vorberge am Dorf vorbei. Am Dorfrand sah er das Haus mit dem Hof, auf dem Gulsari nachts gewartet hatte. Diese Zeit war vorüber. Viele Tage irrt die Kamelstute umher. Sie sucht und ruft ihr Fohlen. Wo bist du, dunkeläugiges Füllen? Antworte. Die Milch läuft mir aus dem Euter, dem übervollen Euter, und trinkt mir die Beine hinab. Wo bist du? Die Milch läuft mir aus dem Euter, dem übervollen, die weiße Milch. Abschied von Gulsari. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Genghis Aitmatov. Erster Teil. Es spielten der junge Tanabai, Felix Göser, der alte Tanabai, Christian Redl, Bübücan, Nathalie Tiede, Jaidar, Julika Jenkins, Torgoy, Ulrich Gerhard, Ibrahim, Janus Torp, Choro, Winfried Glatzeder sowie Tristan Becker und Nils André Brünnig. Als Erzählerin hörten Sie Valerie Ceplanova. Die Musiker: Duduk und Temir Komus, Sandro Friedrich, Ut, Tambura, Lauto und Jimbisch, Christian Fotsch, Gitarre Ricardo Rocchi und Gesang Isgard. Musikmischung Jens Lück. Komposition André Matthias. Dramaturgie Stefan Kanis. Ton Holger König. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer. Hörspielbearbeitung und Regie Heike Tauch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021.